Okay, let's open our Bibles to the second chapter of Revelation. Schlagen wir also unsere Bibeln heute Morgen auf zum zweiten Kapitel der Offenbarung. We noticed yesterday that in chapter 119 the book is divided into three main divisions. Und wir haben ja gestern schon festgestellt, dass das Buch in drei Teile aufgeteilt werden kann. The first division is what John saw, and what he saw was the events of chapter 1. Und der erste Teil ist das, was er sah, und das sind die Dinge, die im Kapitel 1 aufgeschrieben wurden. The second division is the things which are, and the things which are the seven churches of chapters 2 and 3. Und der zweite Teil beschreibt das, was ist, und das sind die sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3. Boyve introductionally points out several things about these seven epistles before we actually deal with each one individually. Und ich möchte erstmal einleitend etwas allgemein über diese sieben Sendschreiben sagen, bevor wir sie uns im Einzelnen anschauen. First of all, we want to describe some characteristics of these seven letters. Zunächst einmal möchte ich einige Charakteristiken dieser sieben Sendschreiben vor Augen führen. Let me point out several things. Möchte da verschiedene Dinge herausstellen. First of all, these are messages of the Messiah to these seven churches. Zunächst einmal sind das Botschaften, die der Messias an die sieben Gemeinden richtet. These are the last audible statements the Messiah makes, except for what happens in the last chapter. Das sind also die letzten wörtlichen, Anweisungen oder Bemerkungen, die der Messias selbst wörtlich richtet in diesem Buch der Offenbarung, bis auf die letzten Worte in Kapitel 22. Secondly, these involve the visible church, but not the invisible church. Und zweitens geht es hier um die sichtbare Gemeinde und nicht um die unsichtbare Gemeinde. There's only one invisible church, the one body of the Messiah. Es gibt nur eine unsichtbare Gemeinde, also die allumfassende Gemeinde, der Leib des Messias, der Leib Christi. It involves believers only. Dieser besteht ja nur aus den Gläubigen. But these letters are dealing with the visible church, which is a mixture of believers and unbelievers. Aber diese Briefe richten sich an die sichtbare Gemeinde, und jede Gemeinde besteht ja in der Welt immer aus Gläubigen, aber auch finden sich dort Ungläubige in den Gemeinden. Thirdly, the Messiah has something against five of these churches and nothing against two of these churches. Aber wir sehen, dass der Messias eben etwas einen Tadel hat für fünf dieser Gemeinden, aber für zwei Gemeinden da wird kein Tadel ausgesprochen. Also, fourthly, he has something good to say about the first six churches, but nothing to say anything good about the seventh church. Und wir sehen, dass er über sechs Gemeinden etwas Gutes zu sagen hat, einem Lob ausspricht, aber eine Gemeinde, über die wird keinerlei Lob ausgesprochen. And fifthly, there is common elements in all seven of these letters. Und fünftens können wir sagen, dass es ein gemeinsames Element bei allen sieben Gemeinden gibt. And I point out four common elements. Ich möchte vier gemeinsame Elemente herausstellen. Each letter has a description of the Messiah that harks back to chapter 1. Zunächst einmal hat jeder Brief einen Bezugpunkt auf das Bild des Messias, was uns hier in Kapitel 1 gegeben worden ist. In chapter 1 there was a detailed description of the glorified Son of Man. Also in Kapitel 1 haben wir gesehen, es gab eine detaillierte Beschreibung des verherrlichten Menschensohns. And now from that chapter 1 description, he'll pull out one or two items. Und aus dieser Beschreibung aus Kapitel 1 werden bei jedem Sendschreiben ein oder zwei Elemente herausgegriffen, aufgegriffen. And what he pulls out will be discussed in the content of the epistle itself. Und das, was dann herausgegriffen wird aus dieser Beschreibung, das wird dann näher dargelegt in dem Sendschreiben selber, oder da wird dann näher Bezug drauf genommen auf diese Eigenschaft. Secondly, each letter has the phrase "I know." Und jeder Brief enthält auch diesen Ausdruck, ich weiß. The Messiah is aware of everything that goes on in every local church. Der Messias weiß eben alles, was in jeder Ortsgemeinde vor sich geht. Five times he will say, I know your works. Und fünfmal sagt er, ich kenne deine Werke. Once he will say, I know your tribulation. Und einmal sagt er, ich kenne deine Drangsal. And once he will say, I know where you live. Und einmal sagt er, ich weiß, wo du wohnst. The third common element is the phrase, he that overcomes. Und das dritte gemeinsame Element ist dieser Ausdruck, wer überwindet. And that phrase is followed by a promise. Und dieser Ausdruck oder darauf folgt dann eine Verheißung. And that promise is somehow related to the nature of that specific local church. Und diese Verheißung wird in Verbindung gesetzt mit den Wesenszügen der jeweiligen Gemeinde. And statements are made from several individuals within the church that they should overcome the problem of the church. Und dann wird etwas gesagt über einzelne Menschen in der Gemeinde, wie sie dieses Problem, was in der Gemeinde vorherrscht, überwinden können. And the fourth common element is the phrase, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Und der vierte gemeinsame Ausdruck ist, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. And the churches are responsible to conform to the demands that were found in the letters that were sent. Also das heißt, die Gemeinde soll dem Folge leisten, was sie angewiesen worden ist in dem jeweiligen Schreiben. Also sie soll dem Gesagten gegenüber gehorsam sein. Now how do we interpret the nature of these seven churches? Wie können wir also diese Wesenszüge der sieben Gemeinden darlegen oder was können wir darüber sagen? And we can describe as being both historical and prophetic. Wir können sagen, dass diese Wesenszüge sowohl historisch gesehen, also auf die damalige Gemeinde bezogen sind, aber auch prophetisch. Now these were seven little churches to which John was writing, and these were seven different types of local churches. Also wir können einerseits sagen, das waren sieben damals existierende Gemeinden, an die Johannes geschrieben hat, aber gleichzeitig werden uns sieben Arten von Gemeinden dargestellt. Secondly, all seven types of churches exist throughout the church age. Und diese sieben Arten von Gemeinden, die existieren zu jeder Zeit in der Kirchengeschichte. Also die hat es zu jeder Zeit gegeben. And promises are always in these letters that were directed to the church as a whole. Und deswegen sind dort auch immer in jedem Sendschreiben Anweisungen zu finden, die für die Gemeinde als Ganzes gelten. So these first two points are clearly stated within the epistle and how they were written. Und diese Dinge werden halt in den Sendschreiben dargelegt in der Art und Weise, wie sie geschrieben wurden. The third observation is simply a possibility, but not definite. Und die dritte Beobachtung, die wir machen können, ist einfach nur etwas, was wir sehen können, aber was nicht definitiv ist. One specific type of church will be dominating a specific period of time in church history. Also wir können sagen, dass eine bestimmte Art von, das ist diese Beobachtung besagt, dass wir eine bestimmte Art von Gemeinde vorherrschen zu einem bestimmten Zeitabschnitt in der Kirchengeschichte sehen können. There are seven churches and the number seven is often a symbol for the whole. Und wir haben ja schon gesehen, das sind sieben Gemeinden und die Zahl sieben steht halt immer für die Gesamtheit einer Sache. And these seven churches were chosen for two reasons. Und diese sieben Gemeinden wurden ausgewählt aus zweierlei Gründen. There are more than just seven kinds of churches in this area. Also es gibt mehr als sieben Gemeinden in diesem Gebiet von Kleinasien oder in dem engeren Gebiet auch. But these seven churches were chosen for a specific reason. Also aber diese sieben Gemeinden wurden aus einem bestimmten Grund herausgesucht. One reason is the meaning of their names in the city they were located. Zum einen hat der Name der Stadt, in der die Gemeinden sich befanden, eine bestimmte Bedeutung im Griechischen. But secondly, and it is a possibility. Und das Zweite, und das ist eine Möglichkeit, möchte ich dazu sagen. The situation of this particular church will be characteristic of a future period of church history. Also die Charakteristiken, die diese Gemeinde kennzeichneten, werden gleichzeitig auch ein Kennzeichen der Gemeinde in einem bestimmten Abschnitt der Kirchengeschichte sein. Let me give you a basic outline of these seven letters. Ich möchte zunächst einmal eine allgemeine Gliederung geben über die sieben Sendschreiben. Not every letter will have all of these six divisions. Und nicht jedes Sendschreiben hat alle diese sechs Einteilungen oder Bestandteile, die wir gerade besprochen haben. So this is a basic outline of each of these letters, but not an absolute system. Also es ist nur eine allgemeine Einteilung, Gliederung, aber nicht ein absolutes System, das immer in jedem Punkt passt. And not all six elements will be found in every single letter. Und nochmal, nicht alle sechs Elemente werden in jedem der Sendschreiben sich wiederfinden. First of all, it spells out the destination to what city the epistle must go to. Also das erste Element ist, dass das erst einmal beschrieben wird, wohin dieses Sendschreiben geschickt werden soll. Secondly, there'll be a description of the Messiah that is taken out of the description of chapter 1. Zweitens, es gibt eine Beschreibung des Messias, was wiederum sich beruft auf diese oder zurückführt auf das, was wir in Kapitel 1 gesehen haben, die Darstellung des verherrlichten Menschensohns. Thirdly, there'll be a commendation, something positive. Und dann drittens gibt es ein Lob, etwas Positives, was über diese Gemeinde gesagt wird. Fourthly, there'll be a condemnation, something negative. Und dann gibt es einen Tadel, also etwas Negatives, was über die Gemeinde ausgedrückt wird. Fifthly, there is an exhortation for them to do something. Und dann fünftens kommt es zu einer Ermahnung, etwas, was die Gemeinde tun soll. And sixthly, there'll be a promise that will be given to them if they fulfill the exhortation. Und sechstens gibt es dann eine Verheißung für diejenigen, die das umsetzen, was in der Ermahnung gefordert wird. So now let's deal with these individual letters and we begin with the first one in chapter 2, verses 1 through 7. Und wir schauen uns jetzt die einzelnen Sendschreiben an und wir beginnen mit dem ersten, das wir in Versen 2 bis 7 aus Kapitel 2 finden. That this, first of all, the destination in verse 1 is to the church of Ephesus. Und wir sehen hier in dem ersten Vers, dass sich dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus richtet. The basic meaning is the concept of desired. Und der das Wort Ephesus, der Begriff Ephesus bedeutet so viel wie begehrt, etwas, was begehrt wird. Then there's a description of the Messiah taken out of chapter 1. Dann folgt wieder diese Beschreibung des Messias aus dem, was wir im Kapitel 1 gelesen haben. Verses 12, 13, 16 and 20. Die Verse 12, 13, 16 und 20, ist die Bezugnahme. And this points to the Messiah having control of the destiny of each individual local church. Und das beschreibt eben, dass der Messias der Herr ist über das, wohin jede einzelne Gemeinde hinführt. Also er kennt ihr Ziel, das, was wofür sie bestimmt ist. It emphasizes the presence of the Messiah in that local church. Es betont auch die Gegenwart des Messias in der Ortsgemeinde. But he also has the power to remove that church if necessary. Aber er kann eben auch diese Gemeinde hinwegnehmen, das Zeugnis dieser Gemeinde hinwegnehmen, wenn das notwendig ist. The third element is the commendation in verses 2, 3 and 6. Und wir sehen dann im Weiteren das Lob in den Versen 2, 3 und 6. And they're commended first of all for resisting the false teachers that were going to come in. Und da wird zunächst einmal werden sie dafür gelobt, dass sie die Irrlehrer, die in die Gemeinde kamen, dass sie ihnen widerstanden haben. In Acts 20 verses 17 through 35. In Apostelgeschichte 20 die Verse 17 bis 35. Paul met with the believers of Ephesus on his way to Jerusalem. Da hat ja Paulus sich mit den Ältesten der Gemeinde von Ephesus getroffen auf seinem Weg nach Jerusalem. But also spent time warning them that someday false teachers will be coming in. Und während seinem Treffen hat er sie dann gewarnt, dass eines Tages Irrlehrer aus ihrer eigenen Mitte aus auftreten werden. In the two epistles to Timothy, by this time false teachers had come in, as Paul had warned they would. Und wenn wir dann die beiden Briefe von Paulus an Timotheus lesen, dann sehen wir, dass in der Zwischenzeit diese Irrlehrer wirklich auch schon aufgetreten waren, so wie Paulus es gesagt hat. We see this in 1 Timothy chapter 1, verses 3 and 4. Das sehen wir in 1. Timotheus 1, die Verse 3 und 4. Also verses 18 to 29. Und die Verse ebenso in dem Kapitel 1, die Verse 18 bis 21. Chapter 6, verses 3 through 10. Die Kapitel 6, die Verse 3 bis 10. And verses 20 and 21. Und die Verse 20 und 21 im gleichen Kapitel. Paul later wrote 2 Timothy and the problem was still there. Und später schrieb halt Paulus den 2. Timotheusbrief und das Problem war immer noch vorherrschend. In chapter 2, verses 14 through 18. Kapitel 2, also 2. Timotheus 2, die Verse 14 bis 18. In chapter 4, verses 1 through 4. Und Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. And so now Paul now was sending Timothy to the church to deal sternly with the false teachers that had entered into that local church. Und deswegen hat Paulus Timotheus nach Ephesus gesandt, um dort sich wirklich diesen Irrlehrern entgegenzustellen. A second element he mentions is that they had hated the work of the Nicolaitans. Und das zweite, wofür sie gelobt werden, ist, dass sie das Werk der Nikolaiten hassten. And the name Nicolaitan means the rulers of the people. Und das Wort Nikolaiten bedeutet so viel wie die Beherrscher des Volkes. They're pushing for sharp division between the laity and the clergy. Und das war also eine Gruppierung, die sich einsetzte oder versuchte, eine Trennung zwischen den Laien in der Gemeinde und dem Klerus, der sich bildete, durchzusetzen. But now the Timothy is commended for having accomplished the removal of these false teachers from the local church. Und Timotheus, also hier sehen wir, dass Timotheus eben Erfolg damit hatte, diese Irrlehre aus der Gemeinde herauszuhalten oder hinauszudrücken. But now comes the condemnation in verse 4. Aber jetzt kommt eben der Tadel in Vers 4. They had lost their first love. Sie haben ihre erste Liebe verlassen. That's the love of the Messiah and the love of the Word of God. Und das ist die Liebe gegenüber dem Messias und die Liebe gegenüber dem Wort Gottes. But now this is a second generation of believers in this local church. Und wir sehen, inzwischen ist eben eine zweite Generation von Gläubigen in dieser Gemeinde. Also wir haben die Zeit ist verstrichen, dass wir jetzt in der zweiten Generation sind. And so the zeal of the first generation had now subsided to a lesser zeal in the second generation. Und dieser Eifer, der die erste Generation von Gläubigen kennzeichnete, der ist jetzt nicht mehr so in der zweiten Generation vorhanden. Now this same element began to exist in the second generation of the Jewish churches. Und dieses gleiche Element, also dieses Nachlassen des Eifers, sehen wir auch in der zweiten Generation in den jüdischen Gemeinden des ersten Jahrhunderts. Now we see this in the epistle to the Hebrews. Das sehen wir zum Beispiel im Hebräerbrief. But now the second thing is happening to the Gentile church like Ephesus. Aber das gleiche geschieht jetzt eben auch in den nichtjüdischen Gemeinden wie in Ephesus. So verse 5 comes the exhortation. Und dann sehen wir eben in Vers 5 die Ermahnung, die hierauf folgt. And they were to remember the first love. Und sie sollten sich eben an ihre erste Liebe erinnern. They need to go back to the kind of zealousness they once had. Und sie sollten wieder diesen Eifer entwickeln, den sie einmal gehabt haben. Failure to do so will result in the removal of their witness. Und das nicht zu tun, wird eben dazu führen, dass dass ihr Zeugnis hinweggenommen wird. And in verse 7 we have the promise. Und in Vers 7 haben wir die Verheißung. First of all, there'll be fellowship with the Lord. Zunächst einmal ist die Verheißung, dass sie Gemeinschaft mit dem Herrn haben werden. Secondly, they'll have a part in the eternal order. Und zweitens werden sie Anteil haben an der ewigen Ordnung. Now we come to the next church in verses 8 through 11. Und jetzt kommen wir zur nächsten Gemeinde in den Versen 8 bis 11. In Vers 8 we have the destination, which is Smyrna. Und wir sehen in Vers 8, wer der Empfänger ist, Smyrna. And the meaning of Smyrna is myrrh. Und Smyrna bedeutet so viel wie Myrrhe, also dieses Gewürz. And that is often associated with both death and with embalming the body. Und Myrrhe wird in Verbindung gebracht mit Tod und mit dem Einbalsamieren des Leichnams. One example is John chapter 19 verses 31 through 40. Und wir sehen das in Johannes 19, die Verse 39 und 40. The description of the Messiah is found in verse 8. Und der Messias wird, wie er beschrieben wird, finden wir in Vers 8. He pulls out a description from chapter 1, verse 18. Und da wird eine Beschreibung herangezogen aus Kapitel 1, Vers 18. It emphasizes Messiah's death and resurrection. Und das betont eben den Tod und die Auferstehung des Messias. By the same token, just as he died and was resurrected, many of these believers will suffer a violent death and become martyrs. Und auf die gleiche Art und Weise, wie der Messias gestorben ist und auferweckt wurde, werden auch viele Gläubige in diesen einen gewaltsamen Tod finden, einen Märtyrertod sterben. Nevertheless, they will live again by virtue of the ultimate resurrection. Aber sie werden eben auch Anteil bekommen an der Auferstehung, indem sie ja zu dieser ersten Auferstehung gehören werden. This is one epistle that has no condemnation. Und hier finden wir einen Brief, wo es keinen Tadel als solchen gibt. But the commendation is in verse 9. Es gibt hier ein Lob, das finden wir in Vers 9. Sie haben eben dieses standhafte Ausharren in der Verfolgung. They're being persecuted by those who claim to be the people of God, but they were not. Und sie werden verfolgt von denen, die behaupten, das Volk Gottes zu sein, aber sie sind es nicht. This was a time when there were a period of Roman persecution. Und das war eine Zeit, wo es eben wo die römische Verfolgung Vorrang hatte oder stattfand. And some had suffered the problem of martyrdom. Und einige waren bereits den Märtyrertod gestorben. Nevertheless, they persevered. Und trotzdem harrten sie aus. In verse 10 is the exhortation. Und in Vers 10 ist dann die Ermahnung. And the exhortation is not to fear what they're about to suffer. Und die Ermahnung besteht darin, dass sie nicht sich davor fürchten sollten, was ihnen bevorstand an Leid. They're about to be persecuted with 10 days of executions and tribulations. Also sie werden Verfolgung erleiden mit 10 Tagen der Verfolgung und des Hinrichtens. When we're dealing with the Roman period, not all of the Romans were persecutors. Und wenn wir uns halt mit dem Römischen Reich beschäftigen, nicht alle römischen Herrscher, nicht alle Kaiser haben die Gemeinde verfolgt. But 10 of the emperors were officially exercising persecution of the believers. Aber 10 der römischen Kaiser in diesem Zeitabschnitt haben die Verfolgung zur offiziellen Staatspolitik damals im Römischen Reich gemacht. And so they're being exhorted to remain faithful to death in order to receive the crown of life. Und ihnen wird hier gesagt, dass sie getreu sein sollen bis in den Tod, damit sie die Krone des Lebens empfangen. In verse 11 you have the promise. Und in Vers 11 finden wir dann die Verheißung, die darauf folgt. They may suffer physical death by becoming martyrs, but they'll never suffer the second death. Also sie werden vielleicht den körperlichen Tod erleiden müssen, wenn sie als Märtyrer sterben, aber sie werden niemals den zweiten Tod erleiden müssen. This is verse 11. Das finden wir in Vers 11. Now we come to the next church in verses 12 to 17. Kommen wir jetzt zur nächsten Gemeinde in den Versen 12 bis 17. The destination is in verse 12, which is Pergamum. Und wir sehen hier der Empfänger, den finden wir in Vers 12, das ist Pergamus. And the name emphasizes thoroughly married. Und das bedeutet so viel wie ganz verheiratet zu sein. And this was a period of church history when there was certain unions between the church and the government. Und das beschreibt einen Teil der Kirchengeschichte, wo es eine Einheit gab zwischen Kirche und Staat. The description of the Messiah is in verse 12. Und die Beschreibung des Messias finden wir in Vers 12. And the description is pulled out of chapter 1, verse 16. Und die Beschreibung bezieht sich wiederum auf Kapitel 1, Vers 16. And it's one of judgment as executed by the word of God. Und das ist etwas, ein Gericht, was ausgeführt wird durch das Wort Gottes. The commendation is in verse 13. Und die Empfehlung oder das Lob finden wir in Vers 13. And they're commended that their faith was not denied. Und sie wurden dafür gelobt, dass sie ihren Glauben nicht verleugnet haben. He uses the name or word Antipas. Und hier wird eben dieser Name oder Begriff Name Antipas gebraucht. The basic meaning is against all. Und Antipas bedeutet so viel wie gegen alle. We do not know if this was an individual of that church at that point of time. Wir wissen nicht genau, ob es sich um eine Person in der Gemeinde handelt oder jemand, der zu dieser Zeit lebte. But what is known is that this church stood against all forms of satanic worship. Aber wir wissen, dass sich diese Gemeinde gegen jegliche Form von Satans Anbetung oder satanischer Anbetung gerichtet hat. This was the city where the throne of Satan was located. Das war die Stadt, wo der Thron des Satans sich befand. There was a temple there called the Temple of Asclepius. Und es gab dort einen Tempel, der dem dem griechischen Heilgott Asklep geweiht war. And it had the image of a person. The body was the body of a serpent, but the face was the face of a son. Und eben der Gott Asklep hatte einen Körper, der ein Schlangenkörper war. Und sein Gesicht war das Gesicht eines jungen Sohnes. And they're commended for their resistance to the temptation of joining other people in this type of co-worship of images. Und sie werden dafür gelobt, dass sie eben dieser Anbetung dieser Gottheit widerstanden haben und dann sich dem nicht angeschlossen haben und nicht gebeugt haben. But now verses 14 and 15 we have the condemnation. Und wir sehen jetzt in den Versen 14 und 15 die Verurteilung oder der Tadel. The condemnation emphasizes two things. Und hier werden wieder zwei Dinge herausgestellt. First of all, they are accepting the teachings of Balaam. Zunächst einmal haben sie die Lehre Bileams angenommen. Who was Balaam? Wer war Bileam? Goes back to the Book of the Third Moses in chapters 22 through 24. Und das geht zurück auf das vierte Buch Mose, die Kapitel 20 bis 24. Balaam was someone that was hired to go on a high mountain and curse the Jews who were encamped on the east side of the Jordan River. Und Bileam wurde ja dafür bezahlt, dass er auf einen Berg steigen sollte und dort die Israeliten, die er von dort, das Lager der Israeliten, was er von dort sehen konnte, dass er sie verfluchen sollte. Four times he opened his mouth to curse the Jews. Viermal öffnete er seinen Mund, um die Israeliten zu verfluchen. But God took over his tongue. He ended up blessing the Jews on all four occasions. Aber Gott hat dann quasi die Kontrolle über seine Zunge übernommen und alle vier Male segnete er die Israeliten. But for those failures, the king of Moab was not about to pay him. Und weil er quasi versagt hatte, wollte dann der König von Moab ihn nicht entlohnen. They came up with a different idea. Und dann kam Bileam auf eine andere Idee. He told the king of Moab to pick beautiful girls that would work around the edges of the Jewish encampment. Und dann hat er dem König von Moab geraten, sehr hübsche junge Frauen herauszusuchen und die sollten sich sozusagen aufstellen am Rande des Lagers der Israeliten. As a result, many of the young Jews began to be flirted up, began to be convinced that they should intermarry and intersex relationship with the Moabite women. Und daraufhin haben dann halt viele junge israelitische Männer Beziehungen zu diesen Frauen angefangen und halt es gab eine Heirat zwischen den moabitischen Frauen und den israelitischen Männern und zu sexueller Unmoral kam es. And the, it works so well that finally God sent his final judgment upon the Exodus generation. Und das Ganze, diese Verführung, ja, hat so gut funktioniert, dass Gott dann sein letztes Gericht schicken musste, senden musste über diese Generation von Israeliten, die aus dem Land Ägypten ausgezogen waren. So with this plague falling upon the Jewish encampment, they finally removed all of the elders who were part of the Exodus out of Egypt. Und wir sehen also Teil dieser Plage, die oder das Gericht ist, was über die Israeliten kam wegen dieser Sünde, war, dass die Ältesten, die noch übrig geblieben waren aus der Generation von den Israeliten, die aus Ägypten ausgewandert waren, dass sie starben. With a few rare exceptions, the Exodus generation has now been removed. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen war die ja, die ganze Generation aus dem Auszug aus Ägypten, die das miterlebt hatten, gestorben. So now it was the wilderness generation that finally entered the promised land under Joshua. Und das war dann in der Folge die nächste Generation, die in der Wüste groß geworden war, während der die Generation der Wüstenwanderung, die dann unter Josua das Land einnahm. So this was the first problem that many accepted the teachings of Balaam. Und das war also das erste Problem, zurück zu dieser Gemeinde hier, dass dort dass die Lehre Bileams angenommen wurde. Corruption by intermarriage resulting in fornication and idolatry. Also eine Heirat zwischen Gläubigen und Ungläubigen, was zu Unzucht und ja, Götzendienst führt. The second reason for the condemnation is that they tolerated the Nicolaitans. Und das zweite, der zweite Tadel, der hier ausgesprochen ist, dass sie quasi die Nikolaiten tolerierten. And began to set up a priestly order that was distinct from the other body of believers. Und es gab sozusagen einen Klerus, eine priesterliche Ordnung, die abgesondert war oder getrennt war von dem Rest der Gemeinde. Ignoring that all believers are part of the same priesthood. Also das stellte sich dagegen, dass die gesamte, alle Gläubigen ja zu einer geistlichen Priesterschaft gehören. So verse 16, we have the exhortation. Und wir finden dann in Vers 16 eben den, die Ermahnung, die darauf folgt. They're exhorted to repent or to change their mind in the way they were beginning to head. Also sie sollten Buße tun. Sie sollten ihre Gesinnung darüber ändern, in welche Richtung sie sozusagen geistlich unterwegs waren. That's followed by the promise of verse 17. Und das wiederum wird gefolgt von der Verheißung, die wir in Vers 17 finden. The promise includes three special things. Und das, die Verheißung schließt drei Dinge mit ein, drei besondere Dinge. They will be given first of all hidden manna. Zunächst einmal wird ihnen das vom verborgene Manna gegeben werden. Those who don't follow the majority would be expelled from the church. Und die, die ja, der Mehrheit folgten, die wurden, werden aus der Gemeinde hinausgetan. Nevertheless, God will provide for them sustenance to continue surviving. Also diejenigen, die nicht der Mehrheit folgen, wurden aus der Gemeinde hinausgetan, aber Gott wird sie dennoch versorgen, wird dafür sorgen, dass sie überleben können. Secondly, they'll be given a white stone. Zweitens, ihnen wird ein weißer Stein gegeben werden. There were two possibilities of how they received the white stone. Es gibt zwei Möglichkeiten, was das zu bedeuten hat oder wie sie diesen weißen Stein bekommen werden. If a person was sent to a trial and he was acquitted and shown to be innocent, he'd be given a white stone. Also damals war es üblich, dass wenn jemand vor Gericht gezogen wurde, und es gab eine Verhandlung und er wurde freigesprochen, für unschuldig erklärt. Dann übergab man ihm symbolisch einen weißen Stein, um das zu belegen. The believers of the church that would tend to be expelled from the, that local church because they don't follow the majority. Also die Gläubigen, die aus der Gemeinde hinausgetan werden, weil sie nicht einfach nur den Mehrheitsentscheidungen folgen, sondern dem Wort Gottes gegenüber treu sind. They'll have a white stone showing that they are acquitted from the, any guilt from that local church. Denen wird ein weißer Stein gegeben, um ihnen damit zu sagen, dass sie keinerlei Anteil an der Schuld haben, die diese Gemeinde auf sich geladen hat. A second way that the white stone was distributed is as follows. Aber es gab noch eine zweite Gelegenheit, bei der ein weißer Stein überreicht wurde. If they are members of a private club or a professional guild, they'll be given a white stone as a sign of being accepted. Wenn man also zu einer bestimmten, ja, damals Handwerkergilde, zu einer Gilde gehörte, einer Berufsgilde, dann wurde einem ein weißer Stein überreicht als Zeichen dafür, dass man von nun ab zu dieser Gilde gehörte. And thirdly, they'll be given a new name. Und drittens wird ihnen ein neuer Name gegeben werden, heißt es hier. And often in biblical history, people were given a new name when they overcame a spiritual conflict. Und oft wird, in der Bibel sehen wir oft, dass Menschen ein neuer Name gegeben wird, verliehen wird, wenn sie ein geistliches Problem überwunden haben. For example, the name of Jacob was then renamed Israel. Also zum Beispiel Jakob, der dann den neuen Namen Israel erhält. 1. Moses chapter 32. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 32. Verses 22-32. Die Verse 22 bis 32. Now we come to the next church in verses 18 to 29. Und wir kommen jetzt zur nächsten Gemeinde in Versen 18 bis 29. And in verse 18, the destination is Thyatira. Und wir sehen in Vers 18, dass der Empfänger die Gemeinde in Thyatira ist. And the name emphasizes either a continual or perpetual sacrifice. Und das Wort bedeutet, Thyatira bedeutet so viel wie ein beständiges Opfer. The description of the Messiah is in verse 18 is pulled out of chapter 1 verses 14 and 15. Und wir finden hier, dass die Beschreibung des Messias aus den Versen 13 und 14 in Kapitel 1 genommen wird. And it's a picture of judgment. Und das Bild, was uns hier aufgezeigt wird, ist ein Bild des Gerichtes. The Messiah is the Son of God. Der Messias ist der Sohn Gottes. And he alone is to be worshipped and nothing else. Nur er allein soll angebetet und verehrt werden und niemand anders. The commendation is in verse 19. Die Empfehlung oder das Lob finden wir in Vers 19. They were doing well in the works of love and faith and ministry and patience. Und sie tun, also sie handeln sehr gut in dem Bereich der Liebe, des Glaubens und des Ausharrens. And these positive works were increasing as time goes on. Und diese Werke nahmen unter ihnen sogar im Laufe der Zeit noch zu. But the condemnation is now found in verses 20 to 23. Aber wir finden dann eben den Tadel in den Versen 20 bis 23. And what they're condemned for is tolerating Jezebel. Und sie werden dafür getadelt, dass sie eben Isabel tolerierten. This is in verse 20 and 21. Das finden wir in Versen 20 und 21. But who was Jezebel? Wer war Isabel? Goes back to the Hebrew Bible. Das geht natürlich zurück auf das Alte Testament. Rahab married a Phoenician woman who was named Jezebel. Ahab, ja. Ahab hat eben eine phönizische Frau namens Isabel geheiratet. And this was the introduction of a paganism and a new religious system into Israel. Und das war eben die Einführung eines heidnischen Systems oder Anbetungssystems, was in Israel dann eingeführt wurde. When the kingdom that was divided in the days when Solomon died. Als das Reich geteilt wurde nach dem Tod Salomos. The northern kingdom introduced the worship of the golden calf. Da wurde ja im Nordreich die Anbetung des goldenen Kalbes eingeführt. And that continued to the rest of the Northern Kingdom's history. Und das wurde fortgesetzt ja durch die gesamte Geschichte des Nordreichs hindurch. But when Jezebel, who was a Phoenician princess, married Ahab, then she introduced a new pagan system for the kingdom of Israel. Aber als dann eben Isabel, ja, als sie geheiratet wurde von Ahab, hat sie eben ein völlig neues, ja, heidnisches, eine völlig neue heidnische Religion eingeführt im Reich Israel, im Nordreich. Now the worship of the golden calf was a corruption of the true faith. Also die Anbetung des goldenen Kalbs war eine, ja, sozusagen eine Verdrehung des wahren Glaubens. And when Jeroboam brought in the golden calf, it was based upon 1 Kings chapter 12. Und eben als dieses goldene Kalb eingeführt wurde, das sehen wir in 1. Könige Kapitel 12. Verses 25 to 33. In den Versen 25 bis 33. And this was the introduction of a brand new religion that was not worshipped in that kingdom heretofore. Und das war also die Einführung einer völlig neuen Religion. Diese Verehrung gab es vorher noch nicht. And what Jezebel did was bring in the worship of the god Baal. Also Isabel hat dann vielmehr den die Baalsverehrung eingeführt. They continued to worship the golden calf, which was a corruption of the true religion. Also weiterhin wurde immer noch das goldene Kalb angebetet, also eine Verdrehung der wahren Religion. But now was the introduction of a brand new god, Baal. Aber zusätzlich wurde eben noch eine neue Gottheit eingeführt, diese Gottheit Baal. That included both idolatry, but also sexual immorality as an act of worship. Das war natürlich einerseits Götzenanbetung, zu anderen aber eben auch sexuelle Unmoral als Teil des Anbetungskultes. So in verses 22 and 23 we have the judgment of Jezebel. Und in Versen 22 bis 22 und 23 finden wir das Gericht über Isabel. He mentions the judgment of Jezebel. Also da wird eben das Gericht erwähnt. And ultimately what she represents will be thrown into the tribulation. Und dann wird uns gesagt, dass das, was sie darstellt, wofür sie steht, dass das in die Trübsal geworfen werden wird. And that's in verse 20. Letztendlich. That's in verse 22. Das sehen wir in Vers 22. And in verse 23, the followers of this false religion will die a violent death. Und wir sehen dann, des Weiteren wird uns gesagt, dass die Anhänger dieser falschen Religion einen gewaltsamen Tod sterben werden. Now in verses 24 and 25 we have the exhortation. Und in Versen 24 und 25 finden wir dann wiederum die Ermahnung. And it's addressed to those in the church that were not involved in the deep things of Satan. Und das richtet sich eben an diejenigen in der Gemeinde, die nicht beteiligt war an den tiefen Dingen Satans. And the exhortation is to hold fast that which they still had that was true and pure. Und sie sollen eben das fast festhalten, was sie haben, das, was rein und was wahr war. And then comes the promise in verses 26 to 29. Und dann sehen wir in den Versen 26 bis 29 die Verheißung, die darauf folgt. There are two elements here. Und da finden wir wieder zwei Elemente, die das umschließt. They'll have, if they overcome, they'll have a part in the millennial reign of the Messiah. Wenn sie überwinden, werden sie Anteil haben an der messianischen Herrschaft im tausendjährigen Reich. And secondly, they'll also have the morning star. Und zweitens werden sie den Morgenstern besitzen oder haben. It does not explain what the morning star is here. Und hier wird also nicht erklärt, was der Morgenstern ist oder bedeutet. But it's explained later in chapter 22, verse 16. Aber später in Kapitel 22, Vers 16 wird uns das erklärt. It represents the person of the Messiah himself. Es stellt die Person des Messias selbst dar. The lesson is this. Und die Lektion, die daraus gezogen werden kann, ist folgende. The possession of the true faith presupposes the possession of the Messiah himself. Dass man den wahren Glauben zu eigen hat, setzt voraus, dass man den Messias selber zu eigen hat. And now we come to the next church in chapter 3, verses 1 through 6. Und jetzt kommen wir zur nächsten Gemeinde, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. The destination. Der Empfänger ist the Church of Sardis, which means those escaping. Sardis, das heißt die entfliehen. And also in verse 1 there's a description of Messiah pulled out of chapter 1 verses 4, 16 and 20. Und wir sehen ebenfalls hier im Vers 1 eben auch eine Beschreibung des Messias, die sich bezieht auf Kapitel 1, Vers 4, 16 und Vers 20. It describes one who has the Holy Spirit is already against a church without Spirit. Und es beschreibt hier eine Gemeinde, es wird eine Gemeinde, dadurch wird eine, jemand beschrieben, der den Heiligen Geist besitzt, eine Gemeinde, die den Heiligen Geist besitzt, im Gegensatz zu einer, die das nicht hat. In verse 1 there is also the condemnation. Und in Vers 1 finden wir the condemnation. Finden wir eben den Tadel. But they have a name that lives. Sie haben einen Namen, du hast einen Namen, dass du lebst. But spiritually they are very dead. Aber geistlich sind sie tot. Because they failed to rectify the basic problem of unity of church and state. Und sie haben halt es nicht geschafft, diese Einheit zwischen Kirche und Staat aufzulösen oder abzuschaffen. So what corrupted Pergamum will now also corrupt Sardis. Also was Pergamum verdorben hat, verdirbt nun auch in gleicher Weise Sardis. So the exhortation comes in verses 2 and 3. Und die Ermahnung folgt dann eben in den Versen 2 und 3. And they're exhorted to resurrect that which was about to die. Also sie sollen das wiederbeleben, was kurz davor steht zu sterben. Spiritual life is a good thing and has but also must be accompanied by right and true doctrine. Also geistliches Leben ist wichtig und notwendig, aber es muss auch von der richtigen Lehre begleitet sein. So remember how it was in the beginning. Und sie sollen sich also daran erinnern, wie es im Anfang war. Because deadness in the church will result in the Messiah coming unexpectedly. Weil diese Totheit in der Gemeinde dafür sorgen wird, dass der Messias plötzlich über sie kommen wird. Spiritual life without good doctrine is impossible. Geistliches Leben ohne gute Lehre ist schlicht unmöglich. But good doctrine without spiritual life will result in a sense of deadness. Aber wenn wir nur gute Lehre haben ohne geistliches Leben, dann wird das eine Art Tod auslösen. The commendation is in verse 4 for those escaping. Und das Lob wird jetzt ausgesprochen in Vers 4 für diejenigen, die entfliehen, die dem fliehen. They have white garments, which is a symbol of their salvation. Sie werden weiße Kleider besitzen. Das ist ein Symbol für ihre Erlösung, für ihre Rettung. There are those in this congregation that have exercised true believing faith. Also in dieser Gemeinde gab es solche, die wirklich rettenden Glauben hatten. So verses 5 and 6, we have the promise. Und in Versen 5 und 6 sehen wir dann die Verheißung. They'll be given white garments. Ihnen werden weiße Kleider verliehen werden. It'll be a symbol of salvation. We'll see in chapter 7, verse 14. Und das ist ein Zeichen für Rettung. Das sehen wir in Kapitel 7 später, Vers 14. There will be people in dead churches that will still be saved. Also es gibt in toten Gemeinden immer noch Menschen, die gerettet sind und die geistlich leben. And the name will not be blotted out of the book of life. Und ihr Name wird nicht getilgt werden aus dem Buch des Lebens. It shows they will have eternal security. Sondern es zeigt, dass sie Heilssicherheit besitzen. And the names will be confessed by the Messiah before all the holy angels. Und ihr Name wird bekannt werden von dem Messias vor allen heiligen Engeln. The next church is chapter 3, verses 7 through 13. Und wir sehen die nächste Gemeinde eben in Versen 17 bis 14. The destination in verse 7 is the church of Philadelphia. Und die Gemeinde, die hier als nächstes genannt wird, ist die Gemeinde in Philadelphia. And this is the church of brotherly love. Und das ist die Gemeinde der brüderlichen Liebe, vom Namen her abgeleitet. Also in verse 7 we have a description of the Messiah from chapter 1 verse 18. Und wir sehen hier ebenfalls in Vers 7 eine Beschreibung des Messias aus Kapitel 1 Vers 18. It points to someone who has the authority to both open and close doors. Das spricht hier von jemand, der die Vollmacht besitzt, Türen zu öffnen und sie zu schließen. So there is no condemnation to this church. Und hier finden wir keinerlei Tadel in Bezug auf diese Gemeinde. But there is a commendation in verse 8. Aber wiederum ein Lob, was in Vers 8 ausgesprochen wird. That they made use of the open door. Dass sie eben diese offene Tür, die ihnen gegeben worden ist, dass sie davon Gebrauch gemacht haben. They're able to go in many different places to spread the gospel to people who had not heard the gospel. Also sie hatten Gelegenheit, das Evangelium an verschiedenen Orten zu verkündigen, wo die Menschen es noch nicht gehört hatten. They had a little power. Sie hatten eine kleine Kraft. Because they're being supported by that one local church. Weil sie eben die Leute, die hinausgingen, unterstützt wurden von dieser kleinen Gemeinde hier in Philadelphia. But they did accomplish great things. Aber mit dieser kleinen Kraft erreichten sie große Dinge, verbrachten sie große Dinge. So now we come to the promise. Und jetzt kommen wir eben zur Verheißung. This is verses 9, 10, 12 and 13. Das ist die Verse 9, 10, 12 und 14. And the promise is they'll receive, they'll even win many Jewish people to the Messiah. Und dass die Verheißung ist zunächst einmal, dass sie viele jüdische Menschen zum Messias führen werden. And they will finally see a period what Hosea called "not my people." Und sie werden eben dann auch they will see a period of time in the book of Hosea. Also sie werden eine Zeit erleben, die im Buch Hosea beschrieben wird als nicht mein Volk. In Hosea chapter 1, verse 8 and 9. Hosea Kapitel 1, die Verse 8 und 9 finden wir das. And chapter 2, verse 23. Und Kapitel 2, Vers 23. Where there will be lo ami, meaning not my people. Da geht es eben davon, dass sie lo ami, nicht sein Volk sind. Also reached a period of ami, my people. Aber dann danach wird eine Zeit folgen, wo sie ami sind, also mein Volk. So the first promise is they'll receive many Jews who come to faith through their ministry. Also zunächst einmal wird ihnen verheißen, dass viele Juden durch ihren Dienst zum Glauben kommen werden. But secondly, they'll be delivered from the great tribulation. Zweitens wird ihnen verheißen, dass sie bewahrt werden vor der großen Trübsal. And thirdly, they'll also be receiving millennial blessings. Drittens werden sie auch Segen erhalten im messianischen Reich. They'll eventually have a special role in the millennial king in the millennial temple. Und sie werden eine besondere Rolle einnehmen im messianischen Tempel, im Tempel während des messianischen Reiches. And fourthly, the saints will receive new names. Und dann wird ihnen viertens verheißen, dass sie als Gläubige neue Namen bekommen werden. That includes the name of God. Und dieser neue Name schließt den Namen Gottes mit ein. Also the name of Jerusalem. Ebenso den Namen Jerusalem. And thirdly, the name of the Messiah himself. Und drittens den Namen des Messias selbst. The exhortation is in verse 11. Und den Tadel, die Ermahnung finden wir in Vers 11. To continue doing as they are doing, because they are doing it very well. Sie sollen einfach weiter das tun, was sie tun, weil sie das sehr gut tun. Also sie sollen bei dem bleiben, was sie tun. Now we come to the last church. Jetzt kommen wir zur letzten Gemeinde. The destiny is in verses 14 to 22. Und die finden wir in den Versen 14 bis 22, Kapitel 3. The destination in verse 14 is Laodicea. Wir sehen den Empfänger in Vers 14, Laodicea. The name means people ruling, but no longer the Bible ruling. Und das Laodicea bedeutet so viel wie das Volk herrscht, also nicht mehr die Bibel ist der beherrschende Faktor, sondern die Menschen. The description of the Messiah is also in verse 14. Und die Beschreibung des Messias finden wir auch in Vers 14. It comes from chapter 1, verses 4, 6 and 7. Das bezieht sich auf Kapitel 1, die Verse 4, 6 und 7. It emphasizes the Messiah is both true and faithful. Und das betont, dass der Messias sowohl treu wie auch wahrhaftig ist. While this church is neither true nor faithful. Wohingegen diese Gemeinde weder treu noch wahrhaftig ist. And so for this church is the only church that has no commendation. Und das ist also die einzige Gemeinde hier von den sieben Sendschreiben, die keinerlei Lob erhält. But there is the condemnation in verses 15 to 17. Aber wir finden dann in den Versen 15 bis 17 den Tadel, der über diese Gemeinde ausgesprochen wird. It's a church that is characterized by lukewarmness. Das ist eine Gemeinde, die davon gekennzeichnet ist, dass sie lauwarm ist. And is characterized by being worldly and also wealthy. Es ist eine Gemeinde, die beschrieben wird als weltlich, aber gleichzeitig auch wohlhabend. So in the physical realm, they're very well off. Also materiell gesehen geht es ihnen sehr gut. But they're guilty of self-deception, spiritual poverty and spiritual blindness. Aber ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich selbst betrügen, dass sie geistlich blind sind und dass sie geistlich arm sind. It's a church that's gotten into apostasy. Und das ist eine Gemeinde, die eben sich dem Abfall, dem Glaubensabfall preisgegeben hat. And what is the meaning of apostasy? Was bedeutet dieser Glaubensabfall? The meaning is departing from the truth that their church had professed to have. Also das bedeutet in diesem Fall, dass sie sich von dem Wahren abgewandt hat, von der Wahrheit abgewandt hat, die diese Gemeinde vorgab, besessen zu haben. And in fact, the Bible began to predict in the days of Laodicea that in future history much of the church would become apostate. Und zu den Tagen der damaligen Zeit, wo Laodicea als Gemeinde existierte, wurde damit quasi vorausgesagt, prophezeit, dass ein Großteil der Gemeinde eben vom Glauben abirren oder abfallen wird. In 1. Timotheus chapter 4, verse 1. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. He prophesies the last days some will apostatize from the faith. Da heißt es, dass in den letzten Tagen einige vom Glauben abirren werden. Then in 1. Timothy chapter 4, verses 1 through 3. Und in 1. Timotheus 4, Verse 1 bis 3. He spells out the characteristics of apostasy. Da wird als genau die Charakterzüge des Glaubensabfalls beschrieben. He mentions four things. Da werden vier Dinge beschrieben. First of all, demons are the source of apostasy. Zunächst einmal sind Dämonen die Ursache für diesen Glaubensabfall. Secondly, they speak lies through hypocrisy. Zweitens werden Lügen ausgesprochen durch Heuchelei. Thirdly, they have an insensitive conscience. Zweitens haben sie ein gebrandmarktes Gewissen, also ein unsensibles Gewissen. Fourthly, there's an attack on believers' liberty. Und viertens gibt es einen Angriff auf die Freiheit, die der Gläubige hat. That includes forbidding to marry. Und das beinhaltet zum Beispiel, dass man verbietet zu heiraten, also abstaining from meat. Aber auch sich gewissen Nahrungsmitteln zu enthalten. Then 2 Timothy chapter 3, verse 5. Und 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5. He speaks about having a form of godliness, but denying the power thereof. Da wird davon gesprochen, dass sie eine Art der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen sie. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Also 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5. A form of godliness, but there has no spiritual power at all. Also das ist eine Form der Frömmigkeit, die aber keine geistliche Kraft besitzt. And all of 2 Peter chapter 2 verses 1 through 22 gives more descriptions of what apostasy is. Und im 1. Petrusbrief Kapitel 2 die Verse 1 bis 22 wird uns dann noch näher dargelegt, was dieser Glaubensabfall eigentlich ist oder was ihn kennzeichnet. And what is the mark of an apostate? Und was ist also ein Kennzeichen eines von jemandem, der vom Glauben abgeirrt ist? In 2. Peter chapter 2 verse 1. 2. Petrus Kapitel 2 Vers 1. They exercise destructive denials, denial of the work of the person of the Messiah. Sie leugnen Dinge auf eine zerstörerische Art. Sie leugnen das Werk des Messias. This is 2 Peter chapter 2 verse 1. Das sehen wir eben in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1. But there are some specific denials that they are guilty of. Aber es gibt ganz bestimmte Dinge, die sie leugnen und dessen sie schuldig sind. Like the concept of the Trinity or the Triune God. Also zum einen die Dreieinheit, dass es einen dreieinen Gott gibt. 1 John chapter 2, verses 22 and 23. Das finden wir in 1. Johannes 2, den Versen 22 und 23. Secondly, a denial of the incarnation. Zweitens, eine Verleugnung der Fleischwerdung Gottes, also der Inkarnation. That usually includes a denial of the virgin conception and the virgin birth. Das schließt natürlich oft die Jungfrauengeburt mit ein. That's in 1. John chapter 4, verses 2 and 3. Das finden wir in 1. Johannes 4, die Verse 2 und 3. And also 2. John, verse 7. Und auch im 2. Johannesbrief, Vers 7. And also a denial of a literal second coming of the Messiah. Und ebenfalls die Verleugnung einer wirklichen, sichtbaren Wiederkunft des Messias. 2. Peter chapter 3, verse 3 and 4. Das ist 2. Petrus 3, die Verse 3 und 4. And the basis of all of these denials is a denial of the inspiration of the scriptures. Und die Grundlage, die dem allen ja zugrunde liegt, ist eine Verleugnung der Inspiration der Schrift, der Heiligen Schrift. In the book of Jude, verses 17 to 19, he spells out certain deeds of apostasy. Und im Judasbrief, Verse 17 bis 19, werden uns einzelne Taten des Glaubensabfalls beschrieben. One common work is the work of mockery. Da wird zum Beispiel etwas beschrieben, insbesondere dieses Spotten, dass man spottet. 2. Peter 3, 3. Das finden wir 2. Petrus 3, 3. And they cause schisms and separations and divisions in the church. Und sie verursachen Spaltungen, Parteiungen, Streit in der Gemeinde. So we come to the exhortation in verses 18 through 20. Und wir kommen jetzt zur Ermahnung in den Versen 18 bis 20. It's an exhortation to salvation. Und das ist eine Ermahnung zum Heil, zur Errettung zu kommen. And so they're exhorted to seek spiritual wealth in the Messiah. Sie sollen eben Reichtum suchen, aber Reichtum in dem Messias suchen. They should seek after white garments, which in this book serves as a symbol of salvation. Und sie sollen nach weißen Gewändern suchen. Das ist ein Zeichen in diesem Buch für die Rettung, dass man diese weißen Gewänder besitzt. And this church has no salvation. Und diese Gemeinde besitzt keine Rettung. So in chapter 3, verse 4, those without white garments, or that have white garments, are considered worthy of white garments. Und uns wird gesagt, dass eben diejenigen, die es würdig sind, weiße Kleider zu besitzen. In verse 5, they will not be blotted out of the book of life. In Vers 5 wird gesagt, dass sie nicht aus dem Buch des Lebens her getilgt werden. We'll see more about the book of life when we come to chapter 20. Und wir werden mehr über das Buch des Lebens noch zu hören bekommen, wenn wir uns mit Kapitel 20 der Offenbarung beschäftigen. In chapter 6, verse 11, we see these are garments of saints in heaven. Und wir sehen in Kapitel 6, Vers 11, dass das die Kleidung derjenigen ist, die Gewänder, die diejenigen Gläubigen tragen, die im Himmel sind. We learn from chapter 7, the white garments become white because they were washed in the blood of the Lamb. Und in Kapitel 7 sehen wir, dass diese Kleidung oder diese Gewänder weiß geworden sind, weil sie gewaschen wurden im Blut des Lammes. They should find eye salve for their eyes to cure spiritual blindness. Und sie sollen sich hier sollen sich Augensalbe kaufen, um ja ihre geistliche Blindheit davon heil zu werden. And the picture is the Messiah himself is not within the church, notice, but he is outside the church knocking. Und das Bild, was uns hier aufgezeigt wird, ist, dass der Messias nicht in der Gemeinde ist, sondern außerhalb der Gemeinde steht und anklopft. So individuals in apostate churches are exhorted to receive the Messiah who's offering them righteousness. Und es ist eine Aufforderung von den Einzelnen, die in dieser abgefallenen Gemeinde sind, den Messias aufzunehmen und so Gerechtigkeit zu empfangen. And the last thing in verse 21 and 22 is the promise. Und das letzte, was wir hier sehen, ist die Verheißung in Vers 21 und 22. They'll receive a portion in the messianic kingdom. Sie werden Anteil haben am messianischen Reich, wenn sie diesen Aufforderungen nachkommen. Just in time for the break. Genau pünktlich.